WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind da und ihr seid auch da. Das ist sehr schön. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute, wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Yvonne. Und Yvonne ist 28 Jahre. Hallo Yvonne. Hi, hi. Hi, hi. So. Yvonne, um was geht's denn bei dir? Und zwar ist heute von meinem Freund der Sohn verstorben. Und der Sohn von deinem Freund? Ja. Wie alt ist denn der Sohn geworden? 6 Jahre. 6 Jahre. Und warum ist er verstorben? War er krank? Nee, der wurde überfahren vom Stadtauto. Was ist ein Stadtauto? Ein Müllwagen. Der kleine Junge wurde von einem Müllwagen überfahren. Heute? Ja. Wie ist das denn genau? Er hat die ganze Zeit mit seinem Fahrrad um den Müllwagen gekreist und auf jeden Fall irgendwie haben wir den Rückwärtsgang eingelegt und dann wurde dann, da haben die wohl den Spiegel nicht sehen können und da wurde dann überfahren. Und war der Junge sofort tot? Ja. Ja. Wann genau ist das passiert? Heute Morgen. Ja. Das ist der Sohn von deinem Freund. Ja. Lebt ihr alle zusammen, du, dein Freund? Bitte? Das ist ja gerade die Scheiße, so mein Freund war die ganze Zeit bei mir am Leben. Ich verstehe dich nicht. Mein Freund, der wohnt die ganze Zeit bei mir. Und wenn es der Mutter gerade passt, so, dann kann er zu uns kommen. Ja. Wenn nicht, dann halt nicht. Und jetzt hat er den Sohn. Achso, du sagst, wenn es also der Freund wohnt bei dir und wenn genau, es der Mutter von dem Kind passt, dann kann der Junge zu euch kommen und sonst eben nicht. Ja. War der Junge denn jetzt bei euch? Ist das in deiner Stadt passiert? Nee, das ist in der Stadt von der Mutter passiert. Wie weit ist das auseinander, du und die Stadt von der Mutter? 420 Kilometer. Ach so weit. Soweit. Das heißt, die Nachricht vom Tod des Jungen hat dein Freund dann bei dir bekommen, heute? Ja, ich musste den überbringen. Ne? Du musstest den überbringen? Ich habe die per SMS von meinem Freund, die Mutter hat mir geschrieben. Und ich musste, also die hat mir das per SMS geschrieben und dann hinterher habe ich die Frau angerufen. Ja. Ich habe gesagt, dass es hier kein Spaß ist, ne? Und weil die auch nicht so ein gutes Verhältnis hatten vorher. Ich wundere mich gerade darüber, wie kann man denn so etwas per SMS schreiben? Aber ja, und dann habe ich halt da angerufen und ich habe gesagt, wenn Sie Ihr Sohn sprechen wollen, ne, das ist ja alles hier gerade hier kein Spaß, ne? Also Ihren Freund, gesagt, Ihren Ex-Freund meinst du, wenn Sie Ihren Freund sprechen? Ja, die Mutter, mein Freund sprechen genau. möchte. Genau. Dann sollte sie das doch bitte anders machen, aber nicht so. Ja? Und dann hatte sie gesagt, das ist kein Spaß. Ja? Und der sollte sich vor einer Stunde melden und die Frau hat ja dann am Telefon ganz klar gesagt, dass der Junge tot ist. Ja, und mein Freund war noch am Schlafen. Und dann hast du deinen Freund wach gemacht und du hast es ihm gesagt. Ja, also ich konnte es gar nicht sagen. Ich habe nur gesagt, ich sage mal, du musst jetzt wach werden, bist jetzt richtig wach. Und ich kannte den Kleinen ja auch und die waren ja auch hier gewesen öfter. Mhm. Und dann musstest du ihm dann diese schlimme Nachricht übermitteln. Ich konnte es gar nicht aussprechen. Ich musste ihm einfach nur die SMS zeigen, weil ich konnte es gar nicht aussprechen. Verstehe. Wie hat er darauf reagiert? Der konnte gar nichts mehr sagen. Der war platt, der konnte weder schreien noch weinen, der war platt. Also ich ganz wie, apathisch, ne? Ja. Das ist ja wohl normal, ich sag mal. Wie lange kanntest du oder kennst du den Jungen schon? Ja, wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Ja, und ich glaube, in den 1,5 Jahren habe ich den jetzt 5-mal gesehen. Ach, mehr nicht. Nee, leider nicht mehr. Aber das waren auch intensive Tage. Wir haben viel mit den Kindern unternommen. Ja. Aber du wohnst, das ist so, du wohnst mit deinem Freund zusammen. Ich wohne mit meinem Freund zusammen, ja. Mhm. Wo ist dein Freund jetzt? Der ist jetzt da runtergefahren. Der wird von einem Kollegen abgeholt. Also dahin, wo der Sohn ums Leben gekommen ist, in die Stadt. Genau, ja. Mhm. Und du bist jetzt alleine. Und ich bin jetzt alleine und ich weiß zum Beispiel nicht, ich wusste nicht, wie ich vorher mit meinem Freund, ich bin auch selber so in Trauer oder ich keine Ahnung, ich möchte aber stark für meinen Freund sein und wenn er zurückkommt, ich weiß nicht, wie soll ich jetzt mit ihm umgehen? Mhm. Oder wie ist das denn? Ich verstehe, dass du jetzt gar nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Ja, weil ich möchte jetzt ihnen auch nicht meine Trauer zeigen, weil ich nämlich jetzt nicht wieder mit runterziehen möchte. Ne? Mhm. Nun war der Junge nicht so sehr oft bei euch. Kannst du dennoch mal beschreiben, wie dann dein Verhältnis zu dem Jungen war? Also ich sag mal, direkt beim ersten Mal, wo ich den gesehen habe, wir haben uns, das war sehr herzlich. Also ich habe den so in mein Herzen geschlossen, den Kleinen. Mhm. Ja, und das hat direkt gepasst irgendwie. Mhm. Und auf einmal sagt die Mutter wieder, nee, jetzt wieder nicht. Und man sieht den Jungen dann 2-3 Monate nicht mehr und was denn sowas ist. Ja, ja, das heißt, ihr seid gar nicht dann so oft zusammengekommen. Wie ist das schon. Also wenn die hier waren, dann waren die auch für 3 Tage hier oder so. Mhm. Ja. Da ist ja noch eine Schwester, ne? Mhm. Da war eine Schwester mit, es gibt noch ein Kind. Ja. Das ist auch ein Kind von deinem Freund. Ja. Mhm. Also 2 Kinder oder gibt's noch eins? Nee, die 2 Kinder. Hm. Jetzt ist dein Freund dorthin gefahren, wo der Junge ums Leben gekommen ist. Wie ist jetzt alles weiter geplant? Habt ihr darüber noch gesprochen? Ich wollte heute Morgen also direkt nachfahren, weil ich den nicht alleine lassen möchte. Schon allein wegen seinen Eltern, weil die auch nicht so ein gutes Verhältnis haben. Hm. Hast du ihm das angeboten, dass du nachfahren möchtest? Und was hat er gesagt? Ich habe sofort angeboten, dass ich direkt mitkomme, aber da war kein Platz mehr im Auto. Aber er hat auch nicht Nein gesagt? Der wusste selber nicht, ich habe jetzt gerade im Kopf. Ja, ich weiß gerade jetzt nicht, was ich will oder wie. Ja, ja, der war natürlich im Schock. Yvonne, hast du denn die Möglichkeit, von dir aus dorthin zu fahren morgen? Mit wem hast du gesprochen? Ich habe mit meinem Freund vorhin nochmal gesprochen. Er hat gesagt, dass er das erstmal nicht möchte. Hm. Wie lange bleibt er denn da? Bis nach der Beerdigung noch ein paar Tage. Hm. Ich weiß nicht, ich weiß selber gerade nicht. Ich bin total verwirrt. Also, du hast gerade etwas gesagt, du möchtest ihm so nicht deine Trauer zeigen, damit er dadurch... Ich will ihn bei seiner Familie einfach nicht alleine lassen, weil... Ja, lass mich erstmal zu den einen Satz sagen. Du hast gerade gesagt, du möchtest ihm nicht deine Trauer zeigen, weil ihn das dann noch mehr runterzieht, ne? So sinngemäß hast du es gesagt gerade. Mhm. Weil ich Angst habe, er zieht ihn noch mehr runter. Nein, zeig ihm deine Trauer, Yvonne. Zeig ihm, dass du traurig bist und sprich ganz offen alles an. Sprich deine Traurigkeit an, sag, wie es dir innerlich zumute ist. Es wird ihm gut tun, dass du dich öffnest und es wird ihm auch in gewisser Weise einen Trost geben, dass du so mitfühlst und dein Herz auch so öffnest. Das, was man am meisten falsch macht in einer solchen Situation, dass man sich zurückzieht und zu viel falsche Rücksicht nimmt auf den anderen. Auch wenn er das jetzt vielleicht gesagt hat, dass du nicht kommen sollst, vielleicht macht er das wiederum auch aus Rücksicht auf dich. Wenn du die Möglichkeit hast, mein Gott, es ist dein Freund, der Sohn deines Freundes ist ums Leben gekommen, dann gehörst du an seine Seite. Vor allen Dingen, wenn er da noch Schwierigkeiten mit der Frau hat und mit den Eltern, wenn alles kompliziert ist. da ist es für ihn sehr hilfreich, wenn er einen festen Pol bei sich hat. Fahr hin, fahr morgen hin. Wenn du das kannst, fahr hin. Ja. Ganz ohne Wenn und Aber. Und verstell dich bloß nicht für ihn. Also ich weiß ja selber, dass ich will dabei sein und ich weiß, der braucht mich da unten auch. Fein. Nur der hat gerade gesagt, ich soll erst dann am Samstag kommen. Und ja, aber wer weiß, was er jetzt wieder, was in ihm vorgeht, dass er, wie gesagt, Rücksicht nimmt auf dich und das. Nee, ich denke mal einfach, dass er jetzt gerade, ich weiß selber nicht, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt. Wie ist denn euer Verhältnis? Das Verhältnis sehr gut. Sehr gut. Ja. Also das kannst du ganz klar sagen, das Verhältnis ist eine gute Beziehung führt ihr mit. Das ist eine gute Beziehung, so, ja. Yvonne, fahr hin. Auch wenn er heute gesagt hat, komm noch nicht, fahr hin. Fahr hin und zeige ihm auch deine Gefühle und wein mit ihm zusammen und sei einfach an seiner Seite und sei da. Ich bin sicher, dass du das Richtige tust und dass du ihm so hilfst. Mhm. Ja? Okay. Aber um dich jetzt auch noch mal ein bisschen aufzufangen, du bist ja wirklich auch sehr, sehr traurig jetzt, rufen wir dich auf jeden Fall gleich auch noch mal zurück. Dann besteht noch ein bisschen mehr Zeit, dann kannst du mit meiner Psychologin, mit der Sabine auch noch mal ein paar Worte sprechen. Ja, das wäre super, ne? So, dann wünsche ich dir und deinem Freund natürlich und euch viel Kraft und alles Gute. Ja, danke schön, ne? Ja, und du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss, Yvonne. Tschüss. Ja, ciao, ne? 0800 220 50 50 oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich möchte gerne noch was klarstellen zu gestern. Ich habe gestern so im Eifer des Gefechts und vielleicht etwas emotional etwas gesagt, was etwas missverstanden wurde. Natürlich bin ich dafür, darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren, dass jeder Mensch, der beschuldigt ist in Deutschland und sei die Tat auch noch so schlimm, dass er einen Verteidiger haben soll. Und haben muss, das ist unser Rechtsstaat, auf den wir alle, meine Person eingeschlossen, sehr stolz sind. Natürlich muss auch Beate Zschäpe einen Anwalt haben, einen Verteidiger haben. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich, wenn ich Anwalt wäre, ein solches Mandat nicht annehmen würde. Das könnte ich nicht. Das war das, was ich gestern sagen wollte, dass das System grundsätzlich so sehr, sehr gut ist und das Beste, was wir haben. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich wollte es nur nochmal klarstellen, weil es gestern ein bisschen missverständlich rübergekommen ist, hatte ich den Eindruck. So, hier ist Linda und Linda ist 29. Guten Morgen, Linda. Ja, guten Morgen. Hallo Linda, um was geht's Hallo. Bei dir? Ja, und zwar es geht um meine Tochter. Ich bin halt alleine, stehe mit meinem Kind alleine. Ja, wie alt ist die Tochter? Meine Tochter ist gerade am 24. April geboren. Ah, ganz klein noch. Ja, noch ganz klein. Und der Vater hat mich halt einen Tag davor halt gesagt, dass er eine andere hat. Und hat sich nicht konkret dazu geäußert, obwohl es ein Wunschkind war. Es war ein Wunschkind. Und wie lange wart ihr zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Es war ein Wunschkind und dann verlässt er dich kurz nachdem das Kind geboren wurde? Ja, und hatte mir erzählt, dass er halt jetzt eine andere hätte und wie lange hatte die andere denn schon? Er hat sich nicht konkret, ich habe gefragt, wie lange ging das ungefähr und hatte gesagt, in der Zeit, wo ich halt die Schwangerschaft hatte, hat er sich halt irgendwie mit jemandem getroffen gehabt und hat sich halt in die verguckt gehabt und er wusste halt nicht genau, ob er sich halt für mich entscheidet und dies. Und dann hat er mir halt jetzt gerade gesagt, also einen Tag bevor die Kleine gekommen ist, dass er halt sie hat und so. Einen Tag bevor das Kind zur Welt gekommen ist. Ja. Ist das ätzend? Und das ist das schlimm? Ätzend. Ja, das ist absolut ätzend. Deswegen komme ich halt jetzt nicht drüber hinweg, weil es war ja auch so ein Wunschkind. Mhm. Und er wollte das Kind genauso und hat sich auch drauf gefreut. Und wir waren irgendwo 4 Jahre zusammen gewesen. Warum sagt er dir das einen Tag vor der Geburt? Das frage ich mich ja jeden Abend. Warum hat er... Dann hätte er auch noch ein paar Tage warten können. So bist du in die Geburt mit diesen schlechten und furchtbaren Gefühlen gegangen. Genau. Er hat ja auch nicht mal gefragt, wie das Kind geboren ist, wie viel es wiegt. Und ich rufe ihn an, er geht nicht dran. Ach, er war dann auch gar nicht dabei bei der Geburt? Nein, gar nicht. Wie, und er hat das Kind auch noch gar nicht gesehen? Nein, er hat das Kind gar nicht gesehen. Was ist denn das für ein Kerl? Du kennst ihn, du warst 4 Jahre mit dem zusammen. Wie erklärst du dir so ein Verhalten? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht mal, mit wem er zusammen ist. Er sagt mir gar nichts. Er hat mir nur gesagt, er hat jemanden kennengelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Liebe auf den ersten Blick ist, aber nach 4 Jahren ist es irgendwo unvorstellbar. Wie kann man in 4 Jahren einfach mal eine Beziehung wegschmeißen und was gerade kommt? Genau, vor allen Dingen in der Situation dann, auch in der Phase. Ja, und er unterstützt mich auch nicht. Er hat die Vaterschaft nicht anerkannt und die sämtliche Papiere und alles hat sich gar nicht dazu geäußert. Jetzt habe ich halt alles übers Jugendamt gemacht und... Wie war denn die Beziehung bevor du schwanger wurdest? Ja, eigentlich war okay. Wir hatten zwar ab und zu mal Höhen und Tiefen, wie in jeder Beziehung, aber eigentlich nicht so, dass wir uns jetzt gestritten haben, jetzt bevor das Kind kommt. Eigentlich war alles sehr gut. Er hatte mir bevor das Kind gekommen ist, 1-2 Monate davor gesagt, er würde mal gerne ein paar Tage zum Freund gehen, weil es ihm auch zu viel ist. Ich konnte natürlich nicht überall mitgehen und nicht überall mithalten, weil natürlich, ich war 2 Wochen fast drüber und das Kind war halt sehr groß und habe ich halt gesagt, okay, er könnte mal natürlich zu seinem Freund gehen und dann habe ich mir dabei natürlich nichts gedacht, wie jede schwangere Frau. Ich hatte mir vertraut. Aber da lag das schon in der Luft. Ja, da lag das schon anscheinend in der Luft. Da hat er natürlich bestimmt Und du sagst, er kennt die Vaterschaft nicht mal an? Ja, nein, bis jetzt noch nicht. Was steckt denn dahinter? Ich weiß es nicht. Was hast du jetzt alles schon in die Wege geleitet? Du hast gerade schon Andeutungen gemacht. Ja, ich habe jetzt alles, lasse ich jetzt über das rechtlichen Wege laufen. Mhm. Und natürlich wird ja von unserem Jugendamt dann halt eine Vaterschaft halt irgendwo gemacht. Und dann muss er natürlich danach eingetragen werden, weil ich meine... Aber das muss für dich doch, wenn du 4 Jahre mit dem zusammen warst. Ich bin schockt. Genau, und du sagst, das war eine recht gute Beziehung. Da muss für dich doch du musst doch vom Glauben abfallen. Ja, natürlich. Ich bin jeden Tag deprimiert. Ich habe Depressionen. Ich stille ja auch noch und natürlich der ganze Stress überträgt sich übers Kind. Und wollen wir uns erstmal, das Kind ist gesund? Ja, sehr gesund geboren. Da kann man fast 4 Kilo. So, das ist ja erstmal eine große Freude, dass ein Kind, Kind, das Kind ist gesund. Das wollen wir nicht mal gering schätzen. Ne? Das ist ein großes Glück, dass alles so gut ist und dass das Kind da ist. Dennoch kann ich dich völlig verstehen, dass der Kerl dich da so sitzen lässt und so verarscht hat, ist unfassbar. Ja. Ist unfassbar. Ich komme mir auch so alleine vor. Weißt du, Linda, deine Traurigkeit sollte eigentlich bald umschlagen in Zorn auf den, dass der sowas macht. Ja. Und du hast allen Grund der Welt, zornig zu sein. Sicher kann die Liebe irgendwann aufhören. Da sind wir alle nicht vorgewappnet. Aber dann muss man das ordentlich abwickeln und sich ordentlich verhalten. Ja. Aber nicht so, wie er es gemacht hat. So macht man es nicht. Ich frage mich auch immer die Fragen, warum hat er mir das angetan? Warum hat er es mir nicht vorher gesagt? Ich denke mal, er wollte mich nicht damit beschocken, weil ich schwanger war, hochschwanger. Ja gut, aber er sagt es ja einen Tag vor der Geburt. Na super. Ja, das ist das, was ich nicht verstehe. Ja, warum hat er es mir nicht vorher gesagt? Da hätte ich mich darauf vorbereiten können, dass ich jetzt alleinerziehend bin. Ich frag dich aber jetzt einen Tag vor der Geburt. Ist unfassbar. Ich frage dich jetzt nochmal. Der hat sich bis heute nicht... irgendwie gemeldet? Nein. Du hast ihm eine SMS geschrieben, das Kind ist da und gesund, das hast du schon? Ja, habe ich schon. Und er reagiert da überhaupt nicht drauf? Nein. Das ist ja so krass. Gar nicht. Das ist ja ganz er geht krass. Gar nicht mehr dran. Was ist das für ein... ich will es nicht sagen. Ich will es nicht sagen. Schamlos. Hast du denn Menschen, die dich so ein bisschen... aufrichten und die dich... Meine Freundin ist gerade bei mir und sie hat mal gesagt, ja, ruf mal da an und erzähl mal dein Problem und vielleicht interessiert es ja Leute, die da draußen. Ich will dir erstmal wirklich ein bisschen Mut machen, Linda. Du bist jetzt eine tapfere junge Frau, du hast ein gesundes Kind auf die Welt gebracht. Du ziehst das jetzt alles durch. Das ist schon mal super. Freu dich über alle Maßen, dass du dein Kind hast und dass dein Kind gesund ist. Auf jeden Fall. Wenn du noch Hilfe brauchst, was so gewissen Beistand anbelangt, da werden wir uns gleich noch ein bisschen erkundigen, rufen wir dich nochmal an. Mhm. Und was ihn betrifft, trauer dem nicht nach, sei wütend. Nein. Und wenn man wütend ist, kann man auch eher Abstand gewinnen und dann ist man auch nicht mehr so depressiv und niedergeschlagen. Der hat dich richtig verarscht, so richtig verarscht. Der hat dich volle Kanne ins Messer laufen lassen. Ja, der auf jeden Fall. Der hat kein Rückgrat, der Kerl, um das ordentlich mit dir zu lösen, das Ganze. Der ist so feige und sagt es dir auch nur noch einen Tag vor deiner Geburt. Das ist ganz klein, das ist ganz mies. Ja, das ist schamlos. Das musst du dir wirklich immer wieder vor Augen halten, wenn du traurig wirst und vielleicht an die Schuldensachen von ihm denkst. All die Schuldensachen sind kaputt gemacht durch dieses Verhalten jetzt, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ich traue jeden Abend und jeden Tag und denke mir, ich glaube, ich bin nicht eine der wenigsten Frauen, die das gleiche Schicksal hat. Deswegen wollte ich unbedingt im Fernseher anrufen, weil es gibt viele tausend Frauen, das die alleine ziehen sind und einfach mal von heute auf morgen mit einem Säugling dastehen. Ja, ja. Deswegen habe ich gesagt, ich rufe mal an. Ja. Und wir machen uns jetzt im Hintergrund noch ein bisschen schlau, ob wir dir vielleicht noch die eine oder andere Telefonnummer geben können, wo du auch noch konkrete Hilfe bekommst, wohin du dich wenden könntest. Okay, das ist lieb. Liebe Linda, ich bitte dich aufzulegen, wir rufen gleich zurück und halt durch und du wirst das schon schaffen. Wenn der erste Schock erstmal überwunden ist, wirst du eine taffe, alleinerziehende Mutter werden, da bin ich sicher. Dankeschön. Alles Gute von Herzen, wir melden uns gleich. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war Linda, 1:21 Uhr. Und hier ist Willi. Willi ist 49. Guten Morgen, Willi. Hallo, Willi. Ja. Ja. Hallo? Hallo, Willi. Ja, ich bin da. Ja, das ist sehr schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir, Willi? Es geht immer darum, ich will zurück ins alte Leben. Du willst zurück ins alte, in dein altes Leben? Ja, ohne Alkohol. Ich bin Alkoholiker. Du bist Alkoholiker und möchtest trocken werden? Genau. Ja. Wie lange bist du denn schon Alkoholiker? Oh mein Gott, ich hab das schon zu deiner Assistentin oder keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Auf jeden Fall, ich hab der erzählt, ich habe deinen Kollegen erzählt. Ja, so ist das hier bei uns, Willi. Ich weiß es nicht, deswegen musst du es mir dann normal erzählen. Wir unterhalten uns ja zum ersten Mal. Ja, okay, pass auf. Also, erstmal, ich heiße Willi Heinen, ich wohne in der Brunnenstraße. Ne, du musst nicht deine ganze Adresse sagen. In der Nähe von Aachen. Ja. So, ich war 13 Jahre lang trockener Alkoholiker. Und ich habe 4 Kinder mit meiner Frau geboren. Mhm. Und seit 2009 bin ich wieder alkoholisch. Ja. Trinkst du wieder? Ja, leider. Du trinkst jeden Tag? Ja. Du hast auch heute getrunken? Ja, ich habe heute 6 Flaschen Bier getrunken, ja. Ja. Ist das so die üblichere Tagesdosis oder ist es auch noch gerne mal mehr? Ja, ich brauch 4 Flaschen Bier, um auf den Pegel zu kommen, ja. Ja, und gibt's dann manchmal auch noch mehr am Tag? Nee. Also 4, 5, 6 Flaschen am Tag, mehr überschreitet es nicht. Ja, das ist die. Und wann trinkst du? Bitte? Wann trinkst du? Wenn ich morgens aufstehe, schon direkt. Ja, leider. Und verteilst diese 4, 5, 6 Flaschen auf den ganzen Tag? Genau. Ja. Was machst du? Du bist 49 Jahre alt. Was machst du so in deinem Leben sonst? Ja, ich mach meine Wohnung in Ordnung und meine Wohnung ist auch in Ordnung. Mhm. Ich habe eine Katze und ich gehe einkaufen und ja. Du bist nicht berufstätig. Nein, aber ich habe aber jetzt sehr wahrscheinlich eine Arbeitsstelle, hoffentlich. Ich will es sehr, sehr hoffen, ja. Ja, du lebst alleine. Ja. Ja. Hast 4 Kinder, hast du gerade gesagt? Ja, aber ich habe keinen Zugang zu denen. Warum nicht? Ja, wegen einem scheiß Alkohol zum Beispiel, ja. Wegen sonst auch noch was? Meine Frau lässt mir einfach keinen Zugang zu meinen Kindern, obwohl ich ein Umgangsrecht habe. Ja. Wie alt sind denn die Kinder? Meine Kinder sind, die Jüngste ist 10 und dann aufwärts bis 18. Mhm. Also meine älteste Tochter wird jetzt 18 Jahre alt, ja. Am 21. Mai, ja. Ja. Bist du im Suff auch schon mal gewalttätig gewesen? Nein, niemals. Ja. Das heißt, die Kinder sind dir entzogen im Moment wegen des Alkohols? Genau. Deine Frau lebt natürlich getrennt von dir. Wie lange ist die Familie schon getrennt? Ja, wie gesagt, 2009. Ja gut, da hast du gesagt, trinkst du wieder. Und dann gab es auch die Trennung von der Familie. Genau. Ja. Ja, leider. Ja. So, nun klingst du ja so, als würdest du wirklich gerne was verändern wollen. Ja, will ich auf jeden Fall. Ja, ja. Warum veränderst du nichts? Es ist ziemlich schwer. Ich hab Angst. Ich habe manchmal Ängste. Ja, es geht auch darum, weil ich wag mich manchmal nicht mal nach draußen. Ja, okay. Dennoch beantwortet das meine Frage nicht. Sagen wir so, von 2009 bis heute 2013, wie viele Versuche hast du seitdem unternommen, vom Alkohol wegzukommen? Boah, ich war bestimmt schon vier oder fünf Mal wie soll ich sagen, ich habe Entzugsprobleme gemacht und. Du hast Entzugsprobleme gemacht, was heißt das? Warst du in einer Klinik? Ja. Wie oft? In Düren, in Aachen und ja. Und wie viel Mal warst du in einer Klinik? Wie gesagt, vier oder fünf Mal. In der Klinik, okay. Das war mir nicht klar, dass es jedes Mal die Klinik war. Wie lange warst du denn danach dann trocken jeweils, ungefähr so? Ja, ich habe es mal 3 Wochen geschafft, und das war auch schon alles. Mhm. Warst du auch schon bei den anonymen Alkoholikern? Ja. Ja. Hat aber auch alles nichts genutzt? Nee, leider nicht. So, und nu, was machen wir jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich schon selber eingewiesen, ne? Ich habe dann, ja. Kannst du für dich die Frage beantworten, warum du trinkst? Ja, weil ich Probleme habe, deswegen. Was sind deine Hauptprobleme? Weil ich meine Kinder vermisse und. Na gut, aber das Problem könnte man ja leicht lösen, wenn du nicht mehr trinkst, dann wirst du ja auch wieder Zugang zu deinen Kindern haben. Ja, na eben nicht. Das ist ja eben das Problem. Auch wenn du über einen entsprechenden Zeitraum trocken bist und das attestiert wird von einem Arzt, dann hast du immer noch keinen Zugang zu den Kindern? Nein, eben nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Doch, ich muss dann über das Jugendamt gehen oder einen Rechtsanwalt einschalten und deswegen. Meine Ex-Frau lässt es einfach nicht zu, dass ich meine Kinder bekomme. Ja, aber wenn du dein Problem in den Griff bekommen hast und auch das Jugendamt das respektiert und realisiert, dann kannst du deine Kinder sehen. Da gibt's doch gar keinen juristischen Grund, dass du die Kinder nicht sehen darfst. Willi, wie auch immer, du musst es wollen. Du musst es wollen. Und wenn du, das ist immer dasselbe bei Menschen, die in einer Abhängigkeit sind. Auch wenn man viele Male gescheitert ist, heißt das überhaupt gar nichts. Da muss man nochmal. Da muss man den Stein nochmal den Berg hochrollen. Irgendwann bleibt der Stein oben. Eine andere Alternative hast du ja nicht. Die andere Alternative ist, du versinkst immer mehr im Alkohol und säufst dich tot und wirst immer seelisch auch noch mehr krank. Und vereinsamst komplett. Wer ist denn überhaupt noch an deiner Seite? In Wirklichkeit nur meine Schwester. Meine jüngste Schwester, ja. Ja. Das ist wenig. Ja, ich weiß. Ich kann dich... Nein. Bitte? Nein, das Problem ist auch... Ich habe einfach nur Schiss rauszugehen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das Ganze auch noch gekoppelt ist, vielleicht mit einer seelischen Erkrankung. Das heißt, du musst eine Entgiftung machen und du brauchst eine Psychotherapie. Du musst rundherum behandelt werden. Und das macht aber ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren, weißt du? Ja, das kann man ja alles regeln. Wenn man sich da richtig beraten lässt, kann man das ja alles regeln. Wenn du nur da sitzt und sagst, ich habe Angst, passiert überhaupt gar nichts. Geht's dir immer schlechter. Du gehörst eigentlich in die Klinik. Für einen längeren Zeitraum. Nicht nur wegen der Entgiftung, sondern auch wegen einer therapeutischen Behandlung. Ja, ich weiß das auch selber. Ja. Aber wie gesagt, ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren. Und bei mir ist auch schon so viel mit Gewalt passiert und keine Ahnung. Was ist da mit Gewalt passiert? Ja, häusliche Gewalt hier. Mein Bruder hat mich schon gewürgt und keine Ahnung, die soll mich mal einfach alle in Ruhe lassen. Gut, wenn du in der Klinik bist, kann dein Bruder dir nichts tun. Wieso hast du Angst, dass du, während du in der Klinik bist, deine Wohnung verlierst? Ja, ich weiß nicht. Hier sind schon meine Türen eingetreten worden und keine Ahnung, die Leute, die sollen mich doch einfach mal in Ruhe lassen. Ja, aber so kommen wir ja nicht weiter. Also deine Wohnung behältst du, auch wenn du in eine Klinik gehst. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass du dich auch, dass du auch irgendwelche Ausreden suchst. Nein, tue ich nicht. Du willst wirklich etwas, dass sich etwas verbessert. Ja, natürlich. Ja, sonst hätte ich schon nicht angerufen, oder? Ja, verstehe. Gut, Willi, dann kriegst du von uns jetzt noch eine ganz klare Beratung von meiner Psychologin, wie und was du jetzt tun solltest und wie du das einfädelst. Und ja, wir geben dir auch noch was an die Hand, wo du auch noch eine Beratung und Hilfe kriegen kannst. Aber dann musst du es machen. Ja, werde ich machen, ja. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Ja. Ich will ja mein Leben ändern. Ja, und du bist ja erst 49, da kann man ja wirklich gut sein Leben nochmal ändern. Nur. Ja. Danke. Ja, wirklich. Ich sage bewusst nur, weil du eine gute Chance hast, nochmal in ein neues Leben reinzugehen. Und du willst es auch. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Kraft. Und jetzt, ich dir auch. Dankeschön, Willi, sehr nett. Und jetzt legst du auf und die Sabine ruft dich an. Alles weitere im Hintergrund. Danke dir. Sag mal, kann ich von dir eine Karte haben? Sehr gerne. Dann sagst du der Sabine deine Anschrift, okay? Okay, mach gut. Ich gerne. Willi, ja, alles Liebe. Wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, auch. Ciao. Danke schön. So, 1.33 Uhr haben wir. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema Zukunft. Ich möchte gerne mit euch über die Zukunft reden, über eure Zukunft und über die Zukunft so im Allgemeinen. Habt ihr vielleicht Angst vor der Zukunft? Angst, weil ihr eventuell sehr krank seid und vielleicht sogar eine zum Tode führende Erkrankung habt und ihr vielleicht Angst habt vor dem Sterben und vor dem Tod? Habt ihr vielleicht Angst, dass ihr einen Job verliert? Andersrum gefragt allerdings auch, vielleicht freut ihr euch auch sehr auf die unmittelbare Zukunft. Vielleicht habt ihr tolle Pläne geschmiedet und jetzt geht's daran, die zu realisieren. Da möchte ich gerne mit einer Wahrsagerin oder mit einem Wahrsager sprechen und mit Leuten, die gute oder schlechte Erfahrungen mit Wahrsagern gemacht haben. Und ich möchte mit euch ein bisschen rumspinnen, so Science-Fiction-mäßig. Wie stellt ihr euch die nächste oder übernächste Zukunft vor? 2100, 2200, vielleicht sogar 2300. Wie wird unsere Welt, das werden wir alle dann ja nicht mehr miterleben, aber wir können mal ein bisschen drüber reden. Wie stellt ihr euch die Welt vor? Gibt's da noch Autos? Wie wird die Medizin sein? Werden die Menschen vielleicht unsterblich, dass man alle Krankheiten in den Griff bekommen hat? Was denkt ihr? Thema Zukunft. Wenn ihr euch gerne mit mir morgen darüber unterhalten wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder gerne morgen vor der Sendung ab 0 Uhr. Wie immer sind die Leitungen geschaltet und natürlich während der Sendung auch. Könnt ihr anrufen. So, weiter geht es mit Silvia. Silvia ist 44 und Carsten, der ist 47. Guten Morgen. Mit wem spreche ich zuerst? Du redest mit Silvia. Silvia, hallo, grüß dich. Du bist 44. Ja. Und der Carsten ist 47. Ja. Müsst ihr den Hörer hin und her reichen oder können wir zu dritt so reden? Wir haben auf Lautsprecher. Ja, Lautsprecher. Wenn das so funktioniert. Ja, sehr gut. Ich kann dich gut verstehen, Carsten. Hallo Carsten, auch an dich. Also unser Problem ist ganz einfach, dass ich in Anführungszeichen sexsüchtig bin. Mhm. Ich möchte am Tag 20 Mal Sex haben. 20 Mal? Er ist überfordert. Das ist unser Problem. Wäre ich auch, Carsten. Kann ich gut verstehen. Wie lange seid ihr beiden Hübschen denn zusammen schon? 1,5 Jahren. Ah ja, noch ein junges Paar. Ja, schon. Aber ich war vorher nicht so. Ich bin eigentlich erst so, seitdem ich ihn kenne. Ich bin bisexuell. Ja, ja. Ja. Ich war vorher nur mit Frauen zusammen. Ja. Und da hatte ich monatelang keinen Sex. Mhm. Hatte mir auch nichts ausgemacht. Mhm. Und seitdem ich ihn kenne, ich bin. Du bist radderdoll auf ihn. Ja. Ja. Was ja, Carsten, eigentlich ein Kompliment für dich ist, oder? Ich beschwere mich ja auch nicht. Doch, du bist überfordert. Ja. Nee, ja. Ja, nur sag mal ehrlich, du bist ein Kerl, 47 Jahre alt. 20 Mal am Tag ist ja nur völlig, völlig illusorisch, völlig Unsinn. Wie empfindest du das denn, dass deine Freundin so oft will? Wie gesagt, einerseits Kompliment, sehr, sehr angenehm, mhm. Quasi was man sich so als Mann mehr oder weniger erträumt, wenn man es nicht selber erfährt, mhm. Sagen wir mal so, aber wir reden hier von 3 bis 5 Stunden am Tag, also 20 Mal am Tag kann ich natürlich nicht kommen. Ja, ja, natürlich, 20 Mal ist wirklich ein bisschen hochgegriffen, also... Ich bin ja froh, wenn es einmal ist. Ja. Aber... Das ist ein Haufen Zeit. Ist es denn so, dass es dir dann schon jetzt auch ganz jetzt im Ernst mal, dass es dir dann doch zu viel wird und du wirklich keine Lust hast? Mehr? Eigentlich im Moment noch nicht, aber wer weiß, was in einem Jahr ist. Ja gut, im Moment geht's. Aber wenn du im Moment damit noch gut leben kannst, ist es doch okay. Oder wo liegt das Problem? Das Problem liegt einfach daran, dass er mir ständig vorwirft, dass ich zu viel Sex haben will. Ach so. Also einen kleinen Vorwurf, Carsten, machst du dann doch? Nein, das werfe ich nicht vor. Aber manchmal, wenn ich von der Schicht komme und habe 10 Stunden gearbeitet und dann möchte ich eigentlich auch mal schlafen. Ja, ich verstehe. Und dann, wenn sie dann angekrabbelt kommt und sagt, hier, komm. Ich verstehe. Also ein bisschen kuscheln. Da heißt, ein bisschen weniger wäre für dich schon eine Erholung. Kann man so sagen? Ja, ja, wäre schon okay. Aber ja. das ist für mich nicht okay, weil ich das brauche. Ja, Silvia, das ist bei... Ich finde es halt zum Lachen, das ist... Ich brauche das. Ja. Und ich habe ihm zu ihm auch schon gesagt, wenn er mir das nicht gibt, dann muss ich halt fremdgehen. Das ist... Aber man kann ja auch... gewisse Dinge alleine erledigen, um sich ein bisschen abzureagieren. Ja, aber das ist doch was ganz anderes. Ja, schon, aber es reagiert ja schon ab. Oder? Ja, schon. Nein. Ich mach das ja auch, weil er da nicht nachkommt, ja? Ja, ich mach's mir ja schon selber, weil, weil mir das zu wenig ist. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Ich verstehe. Ich verstehe das sehr gut, aber das ist das alte Lied, wenn es um Sexualität geht und zwei Personen haben andere Vorstellungen. Du kannst das natürlich nicht erzwingen. Da meine ich dich jetzt mit, Silvia. Es geht nicht. Sexualität ist ja eben perfekt, wenn beide... Nee, ich wollte dich auch bloß fragen, ist das normal, was ich mache oder was ich fühle? Gott, was ist schon normal? Was ist schon normal? Normal ist es vielleicht nicht, aber wenn es nicht normal ist, muss es nicht gleich schlimm sein. Sprich doch mal mit deiner Gynäkologin, vielleicht ist das auch ein hormonelles Problem. Sage ich jetzt Nein, mal so. Nein, das ist mir zu peinlich. Ach was? Also, aber im Fernsehen anrufen. Ne? Bitte? Nee, der Carsten, der hat auch schon gesagt, ich soll da irgendwie mal zum Arzt gehen oder so, weil das wirklich nicht normal ist. Also ja? Wenn das so krass ist, dass du wirklich im Prinzip den ganzen Tag oder einen halben Tag in der Kiste liegen möchtest, so ist es, ne? Mhm. Dann ist das schon über der Norm, da kann man das schon mal so sagen. Domian, das ist auch, weißt du, das Schlimme ist auch, dass ich so Zuckungen habe. Ich habe auch, ohne dass mich jemand anlangt, habe ich Orgasmen. Das ist nicht normal. Das ist so, deshalb, bist du in den Wechseljahren schon jetzt? Ja, ich denke, ich komme da rein, ja. Das heißt, da passiert ja sehr viel hormonell bei den Frauen. Insofern finde ich das völlig legitim, wenn du mal zu deinem Gynäkologen gehst und einfach das mal erzählst, was er sagt. Vielleicht kann der einen Hormonspiegel mal machen und dich beraten. Also da scheu doch bloß nicht vor zurück. Die Gefahr, ihr seid ja ein junges Paar, also ich meine in dem Sinne, dass ihr noch nicht lange zusammen seid. Das heißt, ihr seid verliebt ineinander. Carsten. Ja. So. Ja. Dann darf diese Geschichte ja nicht eine Gefahr werden, dass eure Beziehung irgendwie vielleicht brüchig wird oder dass ihr euch in die Haare bekommt. Du kannst nicht mehr von ihm verlangen, wie er will, Silvia. Das ist ja doch das kleine Einmaleins der Sexualität. Es geht nicht mehr. Ja, ich weiß es ja. Ich bin ja eigentlich diejenige, die den Schritt machen muss und zum Arzt gehen muss. Das würde ich zumindest mal machen, um das mal abzuklären. Dann kann man ja immer noch weiter gucken. Jetzt habe ich mir die ganze Zeit schon gefragt bei Carsten, geht das so alles noch oder nimmst du schon das blaue Hilfsmittelchen? Das braucht er noch nicht. Nein, das wäre ja gar nicht. Gott, das wäre ja nicht schlimm. Es braucht Fantasie. Also es gibt noch andere Möglichkeiten. Ja, ich meine, komm. Unter uns Männern, also, ist es eine sehr berechtigte Frage. Kriegst wie machst du das, Carsten? Ja, kommst du dreimal am Tag? Sag es ihm doch mal. Einmal am Tag habe ich ja auch. Nein, wenn du auch nur ein oder zweimal einen Orgasmus hast, ist das natürlich eine berechtigte Frage, dass du auch immer eine gute Erektion hinbekommst. Wie kommt das? Also ihr habt sich darüber noch nicht beschwert. Oder? Nein. Also ich merke schon, Silvia ist eine scharfe Braut. Ja. Ja, das macht's leichter. Ja, und du hast gerade gesagt, dass du Schicht arbeitest und 10 Stunden dann unter Umständen weg bist und dann müde nach Hause kommst. Ja, nach der Nachtschicht, ja. Wie gesagt, 10-12 Stunden weg. Ja, wie ist das? Du kommst von der Nachtschicht nach Hause. Um wie viel Uhr ungefähr? Morgens um 8. Morgens um 8. Ja. Dann liegt Silvia wahrscheinlich quietschfidel, schön ausgeschlafen im Bett. Oder sitzt auf der Couch. Ja, und dann? Wie geht's dann weiter? Und ich warte schon nackt. Du wartest dann schon nackt? Ja. Und dann muss es gleich zur Sache gehen oder was läuft dann? Ja, es ist ohne Scheiß. Ohne Scheiß, wirklich. Es ist wirklich so. Ich warte drauf. Silvia, muss ich auch ehrlich sagen, und wenn ich noch so verknallt wäre und alles super wäre, wenn ich von 10 Stunden Nachtschicht nach Hause komme, finde ich es toll, wenn meine Frau da ist und die nett ist und alles wunderbar. Aber ich glaube nicht, dass ich dann jeden Tag Bock hätte, dann auch mit der Frau zu schlafen. Das hätte gar nichts mit der Frau zu tun, sondern weil ich einfach platt bin. Da kann ich Carsten sehr gut verstehen, dass das dann auch ein bisschen. Und da habe ich Sorge, wenn jetzt ist das alles ein bisschen lustig und man kann darüber lachen und so, aber wenn das über einen längeren Zeitraum ist, kann das wirklich ernsthaft zum Problem werden. Deswegen müsst ihr das irgendwie ein bisschen lösen und du musst vor allen Dingen das mal abklären lassen. Hat die Silvia denn dann auch besondere Methoden, dich zu verführen? Nein. Doch, ich muss bloß. Darf ich das jetzt hier sagen? Ja, komm raus damit. Wir sind unter uns jetzt hier. Ja, und ja. Schon springt er an. Was musst du mal? Ich habe nicht verstanden. Was? Du hast es gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Was machst du? Nee, also es braucht nicht viel, um mich da. Also. Ein leicht erregbarer junger Mann. Ja, das ist ja ihr Vorteil. Das ist ihr Vorteil. Ihr beiden Süßen. Also Silvia, du versprichst mir, zum Gynäkologen zu gehen. Ja. Das ist nicht schlimm, da muss man sich wirklich nicht schämen. Außerdem kennen die das innen auswendig, das Problem. Okay, alles klar. So, und dann guckt auf euch, dass ihr euch nicht zu viel zumutet und hegt und pflegt eure Liebe. Die Liebe ist wichtiger als die Sexualität. Es muss alles zusammenpassen, klar, aber die Sexualität darf die Liebe nicht kaputt machen, so wollte ich sagen. Aber das gehört dazu. Es gehört dazu, natürlich, absolut, klar. Und es ist ja toll, dass ihr, wenn ihr euch jetzt frisch kennengelernt habt, so verrückt aufeinander seid, das wärt ihr Pubertierende. Ist ja super. So, ihr beiden, viel Glück weiterhin und ich hoffe, dass das Problem sich irgendwie gut löst für euch beide. Ja, okay. Tschüss, tschüss, Silvia. Tschüss, Carsten. Ciao. Ciao. So. Wer ist hier? Robert ist hier. 65. Guten Morgen, Robert. Hallo. Hallo, Robert. Um was geht's? Ja, es geht einfach darum, dass ich einfach mal bei diesen ganzen eigenartigen Geschichten doch mal so ein bisschen eine positive Geschichte erzählen will. Nur zu. Ich bin also, wie gesagt, jetzt inzwischen 65 und bin also mein Leben lang schon schwul. Mhm. Und mit so knapp 30 habe ich eine Frau kennengelernt, die mich einfach verzaubert hat. Ah. Und ich habe aber von Anfang an gemerkt, dass sie mich nicht als Frau verzaubert, sondern dass sie mich als Kumpel verzaubert. Ja. Und ich war also richtig in sie verknallt und fand das alles so prima. Mhm. Und und dann haben wir geheiratet. Ach, das ist ja toll. Das ist ja toll. Also du warst, kann man sagen, du warst freundschaftsverliebt? Ja, genau, das ist ein tolles Wort, freundschaftsverliebt. Ja? Ja. Und war die Frau in dich auch freundschaftsverliebt? Oder? Nein, die war richtig in mich verknallt. Oh, dann richtig, richtig tief und ganz böse und ja. Aber das klingt nach Problemen. Jein. Ein Problem war es in dem Fall für mich nicht, weil ich ich habe sie auch gemocht. Ja, gut, für dich vielleicht nicht, aber für sie. Sie wollte dann doch eine andere Art Beziehung wahrscheinlich mit dir. Ich bin ja, wie gesagt, ein relativ guter Schauspieler gewesen und es lief ja alles bombig. Ja. Ne? Und ich habe mit ihr geschlafen. Achso, ihr hattet auch Sex miteinander. Achso. Ja, natürlich, ja klar. Und es war natürlich aber immer so, dass es für mich ein bisschen problematisch war beim Sex. Und ich habe mir halt immer dann vorgestellt, da liegt halt ein junger Mann und das geht schon. Und es hat auch super funktioniert. Wie lange hat das funktioniert? Naja, der Reihe nach. Es kam erstmal das erste Kind. Ach. Mein Sohn. Super. Auf den ich wahnsinnig stolz war. Ja. Und das hat die Beziehung nochmal richtig gefestigt zwischen uns beiden. Mhm. Und dann 10 Jahre später kam meine Tochter, die ich genauso vergöttert habe und geliebt habe wie heute noch. Und und diese Zeit. Das Großziehen der Kinder und das war für mich die schönste Zeit im ganzen Leben, muss ich sagen. Lass mich noch was fragen zu der Beziehung. Wusste sie denn? Sie wusste nicht, dass du nur freundschaftsverliebt warst. Nein, du hast dir richtig vorgespielt, du seist auch ganz, ganz richtig rundherum verliebt. Ja, klar. Wie lange hat die Beziehung gehalten? 17 Jahre. Das ist ja toll. Aber auch nicht vorgespielt ist vielleicht das falsche die falsche Vokabel. Ich habe wirklich versucht die Familie aufrechtzuerhalten, weil das war das, was ich wollte. Hast du ihr denn nach 17 Jahren dann die Wahrheit erzählt? Nach 17 Jahren kam sie und sagte ja und weil es ist natürlich klar, die sexuelle Aktivität war nicht so riesig, dass man da nun Ja. Und sie hat dann irgendwann einen anderen Mann kennengelernt und kam dann an und sagte, Mensch, sagte du, ich hab da, ja, und ich sage, Mädel, pass auf, da machen wir kein Fernsehdrama draus. Du hast ja gemerkt, dass ich auch nicht mehr so, und wir müssten das aber, ehe wir unsere Kiste hier abfahren, müssen wir uns erstmal darum kümmern, wie die Kids damit klarkommen. Wie alt waren die Kinder da? Die Kleine war 10. Ah ja. Und mein Sohn war 20, also 10 Jahre auseinander. Aber hast du ihr denn dann gesagt, dass du eigentlich mehr auf Männer stehst? Ja, das hat sie erfahren durch Kollegen aus der Band, mehr oder weniger, oder aus, hat sie das dann mitgekriegt. Ja, aus der Band. Ich habe in der Band gespielt und so. Und mit denen hat sie sich unterhalten und da waren dann auch. Im Nachhinein hat sie es dann kapiert, dass du früher auch schon mehr auf Männer gestanden hast? Ja, hat sie im Nachhinein auch. Und war das nicht für sie dann enttäuschend? Hat sie nicht gefragt, hey, hast du mir da was vorgespielt? Nein, hat sie nicht. Sie hat dann gesagt, hör mal zu, du hast die Sache gegen die Wand gefahren, ich habe sie auch gegen die Wand gefahren, weil ich ja jetzt einen neuen Mann kennengelernt habe, aber wir müssen gucken, dass jeder sein eigenes Leben lebt. Aber das klingt alles, das klingt ja alles sehr gut. Ist das wirklich dann so freundschaftlich auseinandergegangen? Ja, ja, ja, ja. Habt ihr heute noch Kontakt? Ja, natürlich, selbstverständlich. Wir telefonieren 3-4 Mal die Woche wegen unseren Kindern. Ja. Weil der Sohn macht das und die Tochter, mhm, die ist jetzt richtig unterwegs und wie das so ein Mädchen im Alter ist. Das ist ja super. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, als du diese Frau kennengelernt hast, warst du davon ausgegangen, dass du nie Kinder haben wirst wahrscheinlich. Habe ich, ja genau. Genau. Und dann kam der Segen der beiden ja, Kinder. Ja, und das war praktisch die schönste und wichtigste Zeit in meinem ganzen Leben, diese Toll. Beiden Kinder großzuziehen und das mitzuerleben. Und auch heute noch ist das, also ich habe eine Frau, die kommt zu jedem Geburtstag oder ich fahre zu ihr rum und sage, hallo Mädel, wie geht's dir denn, Sohn? Und ja, und also, komm mal rein. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ich habe gerade die Assoziation, während du das erzählst, ich habe im weiteren Bekanntenkreis einen auch schwulen Mann, der ist jetzt 44, ja? Da ist es im Moment noch krasser, oder war es noch krasser vor einem Jahr, der hat sein ganzes Leben lang schwul gelebt. Und dann kam der zu mir und sagte, ich verstehe mich nicht mehr. Ah. Ich verstehe mich nicht mehr. Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben in eine Frau verliebt. Ja. Ich sag, wie? So richtig? Mit allem drum und dran? Ja. Auch mit einem sexuellen Begehren. Ja. Und die beiden sind jetzt auch ein Paar und zusammen und es funktioniert wunderbar. Also das gibt es auch. Es gibt die Sexualität scheint wirklich nicht unbedingt gestanzt fürs Leben. Es ist nicht fürs Leben gemacht, aber es ist durchaus lebbar, ja, und es ist auch genussvoll für beide Seiten. Ja. Es ist nicht so, dass ich mich wirklich wahnsinnig verstellen musste, um jetzt mit ihr ins Bett zu gehen. Ja, weil du sie auch sehr gemocht hast, ne? Ich habe es auch sehr gemocht, Ja. Wir haben geknuddelt und gekuschelt und alles, was man so alles tut. Aber Robert, in dieser Zeit, während du mit der Frau zusammen warst, bist du ihr denn dann auch wirklich treu gewesen? Nein. So weit ging die Liebe dann doch nicht. Ja gut. Ja, Liebe und Treue haben ja, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Ja, kompliziertes Thema. Das heißt, du hast deine Männergeschichten nebenher doch laufen lassen. Ich habe es doch laufen lassen, zwar nicht so extensiv, dass ich nun da wahnsinnig herumgehe, aber es kam schon mal ab und zu da zu einer gewissen... Lassen wir erstmal eine moralische Beurteilung. Die ganze Geschichte ist gut und ihr seid im Guten auseinandergegangen und seid noch Freunde und habt zwei tolle Kinder. Ja. Was will man mehr? Ja, eben, das wollte ich eigentlich nur mit der Geschichte rüberbringen. Super, Robert, ich danke dir für deinen Anruf und für die schöne Geschichte. Ja. Alles Gute. Alles klar, Domian. Tschüss. Ich wünsche dir was. Dankeschön, tschüss. So, und hier ist Gysi. Gysi ist 55, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja. Hallo. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich jetzt am besten anfange. Ich bin sehr erkältet, ich muss mal fragen. Stimme. Genau, ich bin etwas irritiert. Entschuldige die Frage, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau? Nein, ich bin eine Frau, nur ich bin ganz wahnsinnig stark erkältet. So. Ich dachte, ja. Gysi hier, Gregor Gysi ruft an. Nein. Also, ich bin nur schwer erkältet, wie gesagt, dann hört sich das so ein bisschen an wie Bonnie Taylor. Ich könnte die Schwester von ihr sein. Ja. Also, Domian, warum ich dich anrufe? Ich lebe in Berlin und im Februar ist eine Freundin von mir verstorben. Ja. Und dadurch, dass es keine Beerdigung gab, wie wir es in Deutschland kennen, gibt es keine Anlaufstelle, wo man jetzt irgendwo am Grab steht oder an einem Baum steht und Abschied nehmen kann. Du sagst, es gab keine Beerdigung, wie wir es in Deutschland kennen. War die Freundin, kam die aus dem Ausland? Nein, die hat in Köln gelebt und die ist in der Schweiz beerdigt worden. Mhm. Und wenn man in der Schweiz verbrannt und wenn man in der Schweiz ein Grundstück kauft, dann sieht das für Deutschland so aus, als ist der Mensch in der Schweiz beerdigt. Die Urne steht aber in Wirklichkeit bei ihrer Tochter im Wohnzimmer. Ach. Ja, also manchmal nur die Behörden denken, dass die Frau in der Schweiz beerdigt ist. Die ist aber nicht in der Schweiz verbrannt worden, sondern in Deutschland. Die ist in Deutschland verbrannt worden und dann kann man in der Schweiz ein Stück Grundstück kaufen auf einem Friedhof. Das geht in der Schweiz und in Holland. Mhm. Und wenn jetzt die deutschen Behörden kommen, dann sieht das für die Tochter so aus, so, als ist die Mutter in der Schweiz beerdigt. Ich verstehe. Dadurch kann sie am Ende die Urne mit nach Hause nehmen. Ich verstehe. Und die Urne steht bei ihrem Wohnzimmer. Und das war deine beste Freundin, kann man das sagen? Ja, und jetzt kommt es. Da sie im Februar gestorben ist, wir aber im Winter so schlechte Verhältnisse in Berlin hatten und es ja keine richtige Beerdigung gab, bin ich jetzt nach Köln gekommen, um Abschied zu nehmen. Ja, das heißt, du bist jetzt in der Wohnung, wo die Urne steht? Nein, ich bin jetzt in dem Haus, in dem sie gelebt hat. Mhm. Und die Urne steht bei der Tochter im Wohnzimmer. Und die Urne steht auch in Köln oder in Berlin? In Köln. Und wir haben die Urne, hat die Tochter mit zum Bahnhof gebracht, im Auto. Dann sind wir zum Krankenhaus gefahren, wo sie gestorben ist. Mhm. Dort war ich auf der Intensivstation, habe in dem Zimmer gestanden, in dem sie gestorben ist, und habe eine Art symbolischen Abschied nehmen wollen. Und dann hat die Tochter mir angeboten, wenn ich möchte, kann ich noch in dem Haus bleiben. Und in dem bist du jetzt? In dem bin ich jetzt gerade. Ganz alleine? Immer noch, ja. Und ich habe ihr hier einen Tisch gebaut. Mhm. Und an diesem Tisch ist alles das, was ihr wichtig war. Ein Engel mit einem Buch. Mhm. Ich gehe gerade mal zu dem Tisch. Ihre Brille, ihre Taschentücher, ihre Katzen, ihre Fernsehzeitung vom Februar, wo sie gestorben ist, Zigaretten und ein Feuerzeug. Und die Tochter hat mir ein Buch hingelegt und hat dann gesagt, Gysi, wenn du Mamas Leben richtig verstehen willst, lese dieses Buch. Ist es ein Tagebuch? Ja. Mhm. Und ich wollte es eigentlich nicht lesen. Mhm. Ich habe aber dann eines Tages gedacht, wenn ich jetzt hier schon symbolisch Abschied nehme von ihr, vielleicht finde ich dort Antworten, die ich im Leben nie bekommen habe. Hast du Antworten gefunden? Ja, die sind so brutal, dass es einem die Schuhe auszieht. Was hast du gelesen in dem Buch? Darf ich dir mal so 2, 3 Sätze vorlesen? Ja, sehr gerne, ja. Also, Entschuldigung, wenn mir dann dabei die Tränen kommen, aber es ist schwierig, das zu lesen, ja? Mhm. Wenn mein Vater nach Hause kam, ging ich in mein Zimmer. Wenn ich ihn auf der Treppe hörte, wollte ich den Schrank vor die Türe schieben. Aber ich schaffte es nicht, weil ich ja so klein und so zierlich war. Ich war 7 Jahre alt. Mit einer Weile näste ich fast jede Nacht mittags ab 4 Uhr, wenn mein Vater von der Arbeit kam, in das Bett. Daher bekam ich ab 16 Uhr nichts mehr zu trinken. Ich musste dann auf einem Töpfchen Pipi machen. Es war so heiß und ich hatte Durst. Ich trank meinen eigenen Urin. Deshalb weiß ich heute, wie Urin schmeckt. Davon hat sie dir nie was erzählt? Ich wusste, dass sie von 7 bis 11 von ihrem Vater vergewaltigt wurde. Mhm. Ich wusste, dass ihr Vater mit 11 Jahren tödlich verunglückt war. Mhm. Das wusste ich auch. Mhm. Aber ich habe nie die Frage beantwortet bekommen, so richtig von ihr. Warum war sie lesbisch? Warum war sie Alkoholikerin? Mhm. Und als ich jetzt dieses Tagebuch hier gelesen habe, da schreibt sie zum Beispiel, ich konnte mich ja niemandem anvertrauen. Ich hatte immer nur den Tod im Nacken gehabt. Er hat mich immer mit dem Messer bedroht. Mhm. Und dann nennt sie ihren Vater beim Vornamen und schreibt, aber also ich kann jetzt nicht den Namen sagen, sie schreibt hier den Vornamen von ihm, so wurde er genannt, er war der Größte. So, und dann geht das so ganz, ganz grob in die Richtung weiter, Vater, Mutter, tödlich verunglückt, sie landete in Heimen, sie landete im Krankenhaus und Gysi, in Krankenhäusern. Jetzt muss ich leider unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist, das tut mir total leid. Wir rufen dich aber gleich nochmal an, okay? Mhm, so machen wir es. Okay. Leg bitte auf, wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss, bis gleich. Okay. Tschüss. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies und morgen heißt unser Thema Zukunft. Ich möchte gerne mit euch über die Zukunft, eure Zukunft reden. Habt ihr Angst davor? Freut ihr euch drauf? Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.